alle Türen, wir kommen nicht rein. Drinnen sind es gelb, ein Kerzenschein. Mit drei Wechseln kommt der Campino an. Massenschlägerei für ein Autogramm. Die Toten Hosen geben eine Party und wir kommen nicht rein. Die Toten Hosen geben eine Party. Die Türen stehen sie dort rein. Hinter der Absperrung harren wir aus. Zivis, wir machen das ganze Haus. Sieh da, oder ist so ein Traum? Wir stehen nicht so ein Ohr auf dem Balkon. Die Toten Hosen geben eine Party und wir kommen nicht rein. Die Toten Hosen geben eine Party.